Schnell, Bob, da vorne. Ach nein, zu spät. Aber da drüben. Nun mach doch. Ja. Nein, da steht schon einer. Verflixt. Ach, Leute, wenn ich eins hasse, ja, dann ist es eine Parkplatzsuche mit euch. Wir wollen doch nur helfen. Ah, helfen. Da! Jetzt haben wir schon wieder einen verpasst. Allmählich habe ich das Gefühl, dass ganz Kalifornien heute nach Carino Beach will. Und dabei fängt das Festival erst morgen an. Da! Da vorne, schnell! Ja! Ah. Na endlich. So, los, Kollegen. Da hinten ist unser Stand. Onkel Titus hat tatsächlich noch einen Platz auf dem Pier erwischt. Bist du sicher, dass das unser Stand ist? Ja, ich erkenne die Fahne, die da drüber weht. Warte, bis der Wind umschlägt. Tatsächlich. Gebraucht waren Titus Jonas. Oh, ganz schön pfiffig. Da muss ich doch gleich mal ein paar Fotos machen. Eigentlich war es ja meine Idee. Allerdings hatte ich einen Fesselballon vorgeschlagen. Damit wäre unser Name über den ganzen Markt hinweg sichtbar gewesen. Bescheiden wie immer, unser Erster. Mal, was ist denn da los? Vier Männer in Klausmasken. Sie haben den Stand des Mexikaners umgeworfen. Gleich kippt das ganze Zelt ins Meer. Dann hängt er nicht. Oh nein! Der Clown wirft ihn übers Geländer ins Wasser. Die Clowns flüchten. Schnell hin. Ja. Wo ist der Mexikaner? Ich sehe ihn nicht. Ich auch nicht. Ich hol ihn da raus. Nein! Peter, lass das! Der nur da zwischen den Holzpfeilern. Da war doch eine Bewegung. Da ist er. Sein T-Shirt ist voller Blut. Hallo? Kannst du mich hören? Ja. Boah, sieht übel aus. Komm, ich helfe dir beim Klettern. Ins Wasser kannst du dann nicht, sonst locken wir die Haie an. Chef, dich hinter mir hergeschickt. Hau bloß ab. Lass mich in Ruhe. Wie bitte? Was für ein Jeff? Nein, mich hat niemand geschickt. Und mit so einer Verletzung gehörst du ins Krankenhaus. Wie heißt du? José Santander. Aber ich... Ich bin Peter Schorb. Gib mir mal deine Hand. Ich helfe dir da raus. Nein. Ich... Er wird ohnmächtig. Mist. Ich muss José zum Strand ziehen. Und zwar schneller, als so ein Hai schwimmen kann. Ein Motorboot. Hier, hallo! Hier sind wir! Die schwarze Madonna. Wie bitte? Die schwarze Madonna. Die wollten wissen, wo sie ist. Sag es ihnen nicht. Wie bitte? Was für eine schwarze Madonna? 46 Laguna Street. Eine Statue. Unter meinem Bett. Bring sie... Oh. Hallo, alles in Ordnung. Wir holen Sie da raus. Halten Sie sich am Rettungsring fest. Die Küstenwache brachte José zu dem Strand, wo bereits ein Krankenwagen wartete. Warten Sie, wo bringen Sie ihn hin? Kann ich mitfahren? Bist du ein Verwandter? Nein, ich... Dann tut es mir leid. Hallo, junger Mann. Wie ist dein Name? Peter Shaw. Shaw, aha. Na, Peter, wie fühlt man sich so als Lebensretter? Kommst du aus Carino Beach? Nein, aus Rocky Beach, aber ich hab da nur... Mein Kollege gibt heute Abend keine Interviews. Und wer ihn ohne seine Zustimmung fotografiert, hört von seinem Anwalt. Guten Abend. Hör mal, Junge, so geht das aber nicht. Es besteht öffentliches Interesse an. Für welche Zeitung arbeiten Sie? Das geht dich überhaupt nichts an. Dann haben Sie Pech. Alle Exklusivrechte für die Story liegen bereits bei der Los Angeles Post. Tut mir furchtbar leid. Auf Wiedersehen. Was für Exklusivrechte? Das ist doch Unsinn. So ist es aber nun einmal. Wer bist du überhaupt? Was mischst du dich hier ein? Wer sind Sie? Kann ich mal bitte Ihren Ausweis sehen? Ich bin jemand, der dir und deinem Freund einen ganzen Haufen Ärger machen wird. Mit mir legt man sich nicht an. Komm, Peter. Ja. Oh Mann, das war großartig, Peter. Wahrscheinlich stehst du morgen in sämtlichen Zeitungen. Der Held von Carino Beach. Das war ein sehr seltsamer Reporter, findet ihr nicht? Wenn du mich fragst, sind alle Reporter seltsam. Was meinst du genau? Erstens finde ich es merkwürdig, dass er so schnell war. Naja, immerhin sind wir hier auf einem Festival. Zweitens wollte dieser Reporter nicht sagen, für welche Zeitung er arbeitet. Ja, stimmt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und drittens? Drittens, welcher Reporter kommt auf die Idee, seine unwilligen Informanten zu bedrohen? Aber du hast doch garantiert schon eine Theorie, oder? Habe ich. Ich glaube, dieser Kerl war gar kein Reporter, sondern gehört zu der Bande. Zu welcher Bande? Ach, zu den Clowns. Genau. Er wollte herausfinden, wer sich da einmischt. Naja, zum Glück weiß er nicht, wer wir sind. Doch. Ich war so durcheinander, als er plötzlich da stand und mich ausfragte, habe ich ihm meinen Namen gesagt und dass ich aus Rocky Beach komme. Tut mir leid, Just. Ich bin ein Idiot. Du konntest es ja nicht wissen. Trotzdem ist es sehr ärgerlich. Naja, die Sache ist ja vorbei. Ich glaube nicht, dass wir je wieder von ihm hören werden. Vielleicht doch. Ich muss euch nämlich noch etwas erzählen. Ich glaube, wir haben einen neuen Fall. Eine halbe Stunde später saßen sie in Bobs Wagen und fuhren durch die abendlichen Straßen von Carino Beach. Es dauerte eine Weile, bis sie die Laguna Street fanden. Es war eine schäbige, heruntergekommene Straße im Osten der Stadt. Sieht ja sehr einladend aus. Die Tür ist zu, Kollegen. Hast du deine Dietriche dabei, Zweiter? Ja, schon, aber ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Wieso denn nicht? Es ist ein Notfall. Schließlich hat José dich darum gebeten, die Madonna aus seiner Wohnung zu holen, bevor die Clowns es tun. Ja, hast ja recht. Leuchte mal, Bob. So. Sehr gut, Peter. Na, dann mal rein in die gute Stube. Steht der Namensschild. Gonzales. Und die nächste Tür. Volltreffer. José Santander. Die Dietriche Zweiter. Moment, warte. Die Tür wurde aufgebrochen. Ich glaube, die Clowns waren doch schneller als wir. Die Wohnung ist völlig verwüstet. Leise. Da, seht mal. Schleifspuren. Leuchte mal unter das Bett. Nichts. Mist. Tja, Kollegen. Sie ist weg. Wir sollten lieber verschwinden. Ja, finde ich auch. Wenn uns jemand hier erwischt, dann bekommen wir gehörigen Ärger. Psst. Was ist? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Ach, da ist nichts. Mal sehen, ob die Küche genauso schlimm aussieht wie der Rest der... Achtung! Die Clowns! Oh, Peter! Warum hast du sie denn nicht aufgehalten? Bist du verrückt? Die waren zu viert und hatten Messer. Ach, jetzt sind sie weg. Ja, es war ja ein Erfolg auf der ganzen Linie. Stimmt, aber eins wissen wir jetzt. Es gibt noch eine dritte Partei in diesem Spiel. Wie kommst du denn darauf? Keiner von denen trug etwas, was wie eine Statue aussah. Also hat jemand anderes die Madonna schon vorher an sich genommen. Außerdem... Ich weiß nicht, hier ist so ein chemischer Geruch in der Wohnung. Wie sich anhört, haben die Nachbarn schon die Polizei gerufen. Wir sollten uns auf keinen Fall in Josés Wohnung erwischen lassen. Komm, wir verschwinden. Nie wieder retze ich irgendwelche Leute. Schon gut, Peter. Was ist denn? Was ist? Oh, nichts. Außer, dass meine Mutter den ganzen Tag darüber getobt hat, dass ich mich kopfüber ins Meer zwischen Haie werfe. Und immer, wenn ich sie gerade halbwegs beruhigt hatte, klingelt ein Reporter an der Tür, um den Helden von Carino Beach zu sprechen. Mir reicht. Hat sich auch der falsche Reporter gemeldet? Nein, zum Glück nicht. Okay. Bob, erzähl uns doch bitte, was du über die schwarze Madonna herausgefunden hast. Also, passt auf. Madonna ist das italienische Wort für meine Dame und bezieht sich auf Maria, die Mutter Gottes, von der es natürlich auch Statuen gibt. Allein in Frankreich, ja, gibt es über 300 Orte, an denen eine schwarze Madonna verehrt wird. Ja, hier in den USA gibt es ein Madonna-Gasthaus, eine Madonna-Road, ein Mount Madonna-Erholungszentrum, die Sängerin Madonna und vor 7 Jahren wurde eine Madonna aus dem Arts and Crafts Museum hier in Los Angeles gestohlen. Aber keine dieser Madonnen ist schwarz. Warum muss es denn eine gestohlene Madonna sein? Vielleicht ist Rosé ein begabter Holzschnitzer und hat selbst eine gebaut. Auch möglich. Aber dann frage ich mich, warum die Clowns hinter ihr her sind. Wir sollten Rosé im Krankenhaus besuchen und ihn fragen. Justus Jonas von den drei Detektiven. Carter hier. Ihr drei kommt umgehend zu mir ins Büro. Ich würde euch gerne mal wegen eines Einbruchs in der Laguna Street befragen. Guten Tag, Inspektor. Tag, Justus. Hallo, Peter und Bob. Hallo. Hallo. Sagt mal, in was habt ihr euch diesmal hineingeritten? Wieso, was ist denn? Ach, ihr habt die heutige Sonntagsausgabe der Carino Daily Post nicht gelesen? Dann wird's aber Zeit. Heldenhafte Rettung oder gemeiner Betrug? Detektiv-Trio auf Abwägen. Nach der Rettung brachen sie ein. Der Artikel berichtet, dass Peter José während der Rettung den Wohnungsschlüssel abgenommen habe, um sich später in aller Ruhe seiner Wohnung bemächtigen zu können. Geschrieben hat den Artikel jemand namens B.S., ja, also war er doch ein echter Reporter. Steht der Artikel auch in anderen Zeitungen? Nein, die anderen loben und preisen Peter für seine Heldentat. Stimmt es denn, was diese Zeitung hier behauptet? Glauben Sie, dass wir jemanden seinen Schlüssel klauen, bei ihm einbrechen und alles verwüsten würden? Was ich glaube, ist unwichtig. Aber falls es euch beruhigt, nein, ich glaube es nicht. Also erzählt mal, was ihr getan habt. Ich glaube, wir haben einen Reporter verärgert, indem wir uns weigerten, ihm eine Story zu liefern. Na, seine Story hat er dann doch noch bekommen. Mit dem Einbruch habt ihr ihm ordentlich Stoff geliefert. Was ist da passiert? Wir sind nicht eingebrochen. Die Wohnungstür stand offen, als wir kamen. Und darf man fragen, warum ihr die Wohnung betreten habt, deren Tür so einladend offen stand? José hat mich gebeten, etwas aus seiner Wohnung zu holen. Aber als wir ankamen, fanden wir sie verwüstet vor. 4 Männer mit Clownsmasken versteckten sich in der Küche und kamen davon. Aha, ich habe hier eine Zeugenaussage eines Mr. Tonio Gonzales. Er sagt aus, er habe 3 junge Männer zur Haustür flüchten sehen. Die Beschreibung ist erstaunlich zutreffend. Ein etwas übergewichtiger, ein kleiner mit Brille und ein großer, kräftiger. Was? Die 4 Männer, die vor uns rausgerannt sind, hat Mr. Gonzales nicht gesehen? Offenbar nicht. Er scheint ein erstaunlich selektives Wahrnehmungsvermögen zu haben. Vor allem ist es ungewöhnlich, dass er sich an Dinge erinnert, die nicht da waren. Kann sein, dass er Peter und mich erkannt hat, aber sicher nicht Bob. Er trägt schließlich keine Brille mehr, sondern Kontaktlinsen. Du hast recht, Justus. Da scheint etwas nicht zu stimmen. Wir werden ihn dazu noch einmal befragen. Aber es ändert nichts daran, dass ihr in eine Wohnung eingebrochen seid. Mit Erlaubnis des Besitzers. Fragen Sie Rosedo. Das würde ich gerne tun, aber José Santander hatte heute Nacht einen Kreislaufkollaps und liegt im Koma. Offenbar war er vorher schon ziemlich krank. Ich fürchte, er kann uns im Moment nicht weiterhelfen. Hat er Familie? Jemanden, der sich um ihn kümmern kann? Bisher konnten wir nur seinen ehemaligen Arbeitgeber finden, einen Mr. Pentecost. Bis vor einem halben Jahr hat José bei ihm als Fahrer gearbeitet. Mr. Pentecost war entsetzt, als er von Joses Unglück hörte und bot sofort an, ihn wieder einzustellen, sobald es ihm besser geht. Warum wurde José denn entlassen? Die Firma hatte wohl nicht genügend Aufträge. Vielen Dank. Dann werden wir Mr. Pentecost besuchen. Oh nein, Justus Jonas. Ihr werdet nach Hause fahren und abwarten, bis José Santander aufwacht und euch entlastet. Wir können uns durchaus selber entlasten. Ihre Leute haben doch sicher Fingerabdrücke in der verwüsteten Wohnung genommen. Ja, natürlich. Dann werden Sie die Abdrücke von mir an der Haustür und Rosses Schlafzimmertür finden. Bob hat die Küchentür geöffnet. Die restlichen Fingerabdrücke stammen von José und den Einbrechern. Ob du es glaubst oder nicht, der Gedanke ist mir auch gekommen. Wenn ihr Glück habt, reduziert sich die Anklage auf Hausfriedensbruch. Nachdem die drei Fragezeichen ihre Fingerabdrücke abgegeben hatten, wurden sie von Cotter entlassen. Sie fuhren zu der Carino Daily Post, doch da konnte man ihnen nicht weiterhelfen. B.S. schien ein freier Mitarbeiter zu sein. Schließlich beschlossen sie, ins Arts and Crafts Museum zu fahren, um sich dort nach einer schwarzen Madonna zu erkundigen. Wenn wir Mammut sehen wollen, müssen wir fast bis zur Straße gehen. Neben dem Arts and Crafts ist das George C. Page Museum, in dem Fundstücke ausgestellt sind. Da hinten steht eine ganze Mammutfamilie an so einem Teich. Zwei große und zwei kleine. Falsch. Es sind nur noch zwei große und ein kleines. Seht mal, ein LKW lädt gerade eine der Figuren auf. Ja, der Rüssel ist abgebrochen. Das wird jetzt wohl repariert und gereinigt. Und wir haben keine Zeit für Mammuts. Kommt. Hier, Kollegen, ist eine Tafel. Antike Plastiken, französische Gemälde des 18. Jahrhunderts, ne? Ah, hier! Italienische Kunst der Renaissance. Ja, da gibt's sicherlich massenweise Madonnenstatuen. Dann müssen wir da lang. Ja. Da ist schon die erste Madonnenstatue. Boah, fast 3 Meter hoch. Ja, aber strahlend weiß. Ja, und da stehen noch mehr. Komisch. Also, im Internet stand, dass es eine bunt angemalte Madonna mit Kelch war, die vor 7 Jahren gestohlen wurde. Ja, aber sieht mal da drüben. Da steht sie doch. Also wurde sie gar nicht gestohlen. Ja, oder sie wurde schon wiedergefunden. Weder noch. Es ist eine Replik, eine Nachbildung. Tatsächlich. Replik von S. Manning, Los Angeles. Sie sieht wirklich genauso aus wie das Original. Seht mal, hier sind Zeitungsausschnitte ausgehängt. Ist auch einer von dem Diebstahl. Tatsächlich. In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter eine Madonnenstatue aus dem Arts and Crafts Museum. Sie machten sich einen 3-minütigen Ausfall des Überwachungssystems zunutze, der durch einen Kurzschluss entstanden war. Da bei dem Einbruch nur ein einziger Gegenstand entwendet wurde, geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Fortsetzung der Diebstahlserie handelt, die vor 12 Jahren begann. In jedem Jahr wurde nur ein wertvoller Gegenstand gestohlen. Wie schon in den vergangenen Jahren erklärte sich der Transporthändler Roger Penn. Fortsetzung auf Seite 12. Hier ist gar keine Seite 12. Interessant. José hat doch bis vor einem halben Jahr für einen Transporthändler gearbeitet. Und dessen Name war Pentecost. Stimmt. Wenn ich mich nicht sehr irre, haben wir dadurch eine Verbindung zwischen Josés Madonna und der Statue hier. Aber die hier ist nicht schwarz. Ein so guter Replikator. Also, so jemand würde doch nicht auf jedes Detail achten und dann die Farbe vergessen. Stimmt. Was haltet ihr davon, wenn wir uns noch ein bisschen umsehen? Vielleicht finden wir heraus, was sonst noch gestohlen wurde. Gute Idee. Boah, hier ist es rutschig. Ah, Vorsicht! Peter, nicht am Bild festhalten! Wenig später wurden die drei Fragezeichen wie Verbrecher in das Büro der Museumsleiterin Mrs. Osborne geführt. Nun, was habt ihr zu sagen? Dass sie ein ausgezeichnetes Sicherheitssystem haben. Aber offenbar ist es ungeeignet, echte Verbrecher aufzuhalten. Du bist ziemlich dreist, junger Mann. Weißt du, was dieser Einsatz des Sicherheitsdienstes kostet? Nein, aber ich weiß, dass sie ein Problem haben. Wir sind bereit, ihnen zu helfen. Wir sind Detektive. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und ihr stellt eure Ermittlungen an, indem ihr Gemälde herunterreißt? Das war ein Versehen. Tut mir leid. Immerhin konnten wir so feststellen, dass Ihr Sicherheitssystem ausgezeichnet funktioniert. Wie ist es möglich, dass trotzdem immer wieder Gegenstände verschwinden? Die Polizei befasst sich mit diesen Diebstählen. Ihr habt im Moment ein ganz anderes Problem. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen... $400. Wie bitte? So viel kostet dieser Sicherheitseinsatz. Über diese Rechnung werden sich eure Eltern bestimmt freuen. Beim Herausgehen hinterlasst ihr eure Adressen, verstanden? Ja, Madam. Da wir uns jetzt einig sind, können Sie mir vielleicht trotzdem ein paar Fragen beantworten. Du gibst wohl nicht so schnell auf. Also gut, was willst du wissen? Eigentlich nicht viel. Wer ist Roger Penn irgendwas? Wie bitte? Ja, also wir haben im Schaukasten einen Artikel über die Diebstahlserie gefunden. Leider fehlt die zweite Seite und, naja, der Name brach eben mittendrin ab. Wirklich? Das ist mir nicht aufgefallen. Der Name ist Pentecost. Pentecost? Der Inhaber der Transportfirma Pentecost? Wie kommst du denn darauf? Nein, nein, die Firma heißt Great Deliverance. Mr. Pentecost organisiert den Transport unserer Ausstellungsstücke. Und er ist großer Kunstkenner und Förderer unseres Museums. Ja, das haben wir gelesen. Was tut Mr. Pentecost denn, um das Museum zu fördern? Nun, er veröffentlicht eine ganze Reihe Artikel in seiner Zeitung und... In seiner Zeitung? Ja, die Carino Daily Post. Er ist der Herausgeber. Das ist ja sehr interessant. Und was tut er im Zusammenhang mit den Diebstählen? Er spendet Repliken der gestohlenen Gegenstände. Was heißt, er spendet sie? Dass er sie herstellen lässt und bezahlt. Die Repliken sind zwar wertlos im Vergleich zu den Originalen, aber sie kosten ja schon eine Menge Geld. Wir sind Mr. Pentecost sehr dankbar. Endlich klappt mal was. Wir haben eine Verbindung zwischen José und dem Museum. Ja, José arbeitet für Pentecost, sieht die Madonna beim Transport, findet sie hübsch und klaut sie. Irgendjemand, vielleicht dieser Jeff, kommt ihm auf die Schliche und bricht in seine Wohnung ein. Madonna weg, Fall gelöst. Ja, in deiner Beweisführung klaffen leider einige Lücken, Zweiter. Wir haben es mit einer ganzen Serie von Diebstählen zu tun, die vor 12 Jahren anfing. Aber da war José vielleicht gerade mal 10 Jahre alt. Nein, hinter den Diebstählen stecken andere Leute. Was die Madonna betrifft, warum ist sie schwarz und wo ist sie jetzt? Als Justus am Abend die Zentrale betrat, klingelte das Telefon. Justus Jonas von den drei Detektiven? Hör mal, Junge. Ihr habt euch da in eine Sache eingemischt, die euch nichts angeht. Wenn ihr clever seid, vergesst ihr die Madonna. Welche Madonna? Frag nicht so blöd. Du weißt genau, wovon ich rede. Wir haben euch auf dem Museumsparkplatz gesehen. Ich warne euch, ihr steht auf der falschen Seite. José Santander ist nur ein schmieriger kleiner Dieb, der bekommen hat, was ihm zusteht. Kommt ihm besser nicht mehr zu nahe. Klar? Hören Sie, José ist unser Auftraggeber. Sie können uns nicht daran hindern, Ermittlungen anzustellen. Das kann ich nicht. Pass mal auf, Möschchen. Ihr habt doch da so ein albernes Ofenrohr oben auf dem Schrottberg auf eurem Platz. Ja? Und? Nächstes Mal trifft es nicht nur sein blödes Ofenrohr. Ihr Schrottplatzdetektive. Ich habe die Stimme erkannt. Es war einer der Clowns. Und er hat unser Periskop abgeschossen? Ja, ich bin sofort raus und habe über den Zaun geschaut. Ein Auto fuhr gerade ab. Es war ein dunkler Ford Escort. Kannst du das Periskop wieder reparieren, Just? Ich glaube nicht, dass das viel Sinn hat. Ich überlege mir eben was anderes. Das Museum. Also, der Kerl sagte, sie hätten uns auf dem Museumsparkplatz gesehen, richtig? Der war aber ziemlich leer, oder? Wen haben wir denn da gesehen? Clowns waren da jedenfalls nicht. Nur dieser Lastwagen mit dem... Mammut! Ja, stimmt's weiter. Da wurde ein kleines Mammut abtransportiert. Wir sollten herausfinden, wer den Lastwagen gefahren hat. Wie denn? Wir haben doch Hausverbot im Arts and Crafts. Ja, aber das Mammut gehört zum George C. Page Museum. Und da haben wir kein Hausverbot. Da fällt mir ein, dass das Page-Museum auch in den Berichten über die Diebstähle erwähnt wurde, die ich heute im Archiv gefunden habe. Wollt ihr es hören? Natürlich. Fang an. Ja. Also, diese Diebstahlserie fing vor 12 Jahren an. Alle Einbrüche ereigneten sich nachts und immer fiel für 3 bis 4 Minuten das Alarmsystem, ebenso die Videokameras des Arts and Crafts Museums und des Page-Museums aus. Pro Jahr wurde immer nur ein Gegenstand mitgenommen. Ziemlich schnell fiel der Verdacht auf die Angestellten, aber alle hatten ein Alibi. Diese Diebstähle sind eigentlich unmöglich. Und trotzdem hat jemand eine Serie daraus gemacht. Also hat er eine bombensichere Methode, die Gegenstände innerhalb kürzester Zeit zu verstecken. Hast du die Namen der Angestellten des Museums? Ja,